Durch die beispiellos großen gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas wird derzeit die Lage auf der koreanischen Halbinsel an den Rand eines Krieges getrieben. Der Brief des ständigen Vertreters der DVRK in der UNO an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrates, die Stellungnahme des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee und die Stellungnahme des Sprechers des DVRK-Außenministeriums im Zusammenhang damit wurden am 25. März als offizielles Dokument der UNO-Vollversammlung und des UN-Sicherheitsrates Rates Nummer A 71 843-S 2017 192 verteilt.